Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Downtown. Da, wo das Leben überall in den Straßen so viel Lichter hat. Downtown. Vergiss im bunten Neonschein die Stunden deiner Sorgen und hör die Großstadtmelodie bis in den frühen Morgen. Sei wieder froh. Da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben, die sind wunderbar. Come on, downtown, so viel Gesichter, ho, downtown, so viele Lichter, ho, downtown, sie alle laden dich ein. Downtown. Bist du allein, weil keine Blicke dich grüßen, dann geh in die Stadt. Downtown. Bist du allein, weil keine Lippen dich küssen, dann geh in die Stadt. Downtown. Vergiss im bunten Neonschein die Stunden deiner Sorgen und hör die Großstadtmelodie bis in den frühen Morgen. Sei wieder froh. Da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben, die sind wunderbar. Come on, downtown, so viel Gesichter, ho, downtown, so viele Lichter, ho, downtown, sie alle laden dich ein. Downtown, downtown, mich dort sehen, wenn wir uns beide begegnen, das wäre schön.